Es ist 3:15. Ich räume den Tisch ab und gehe missmutig zurück ins Arbeitszimmer. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Suchen der Steuererklärung vom letzten Jahr. Nochmal sehe ich alle Ordner gründlich durch. Ich habe den Ordner Diverses in der Hand. Nicht zu glauben, was sich im Laufe der Jahre so alles ansammelt und was man alles abheftet. Das brauche ich doch wahrscheinlich nie wieder, also beginne ich auszumisten. Sieh an, da ist ja auch der letzte Liebesbrief von Heinz Rüdiger, den ich neulich in einem Anflug von Nostalgie gesucht und nicht gefunden hatte, feinsäuberlich abgeheftet unter H. Ich setze mich gemütlich in den Sessel am Fenster und beginne zu lesen. Heinz Rüdiger, wie lange ist das her? Kurz nachdem ich diesen Liebesbrief erhalten hatte, war die Geschichte vorbei. Wo sind eigentlich all die anderen Briefe? Da gab es doch einen Schuhkarton, in dem ich sie aufbewahrt hatte. Ich beginne zu suchen. Schwarz-weiß war er, oder nicht? Ganz oben links steht auf dem Regal ein schwarz-weißer Karton. Ich hole die Leiter aus dem Keller, der Keller müsste dringend aufgeräumt und entrümpelt werden, und nehme den Karton runter. Er ist von einer dicken Staubschicht bedeckt. Drinnen sind aber keine Briefe, sondern Fotos.